1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt Sex. Nur ausschließlich Sex. Ich möchte gerne mit euch über Sex sprechen, über eure Vorlieben, eure, ja, vielleicht bisher extremsten Erfahrungen in Sachen Sex, eure Entdeckungen, Probleme beim Sex oder, ja, sexmäßig und auch eure Wünsche, eure geheimen Wünsche. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Ihr könnt sofort anrufen, kostenfrei, oder ihr mailt domian@wdr.de. Übrigens, 15 Minuten sind wir hier im Radio und dann kommt auch noch das WDR-Fernsehen dazu. Ich bin gespannt auf meine erste Anruferin. Und das ist Jenny. Jenny ist 23. Guten Morgen. Genau, guten Morgen, Domian. Ja, Jenny. Ja, Sex. Ja, da habe ich Folgendes sozusagen. Und zwar, ich bin jetzt knapp ein Jahr mit meinem Freund zusammen. Ja. Ich bin seine erste Freundin. Oh. Ne? Wie alt ist er? Auch 23. Ja. Ja, er hat sein erstes Mal mit mir gehabt. Bitte? Er hat sein erstes Mal mit mir gehabt. Ja. Letztes Jahr. Und ja, an für sich läuft es auch ganz gut. Also wir probieren viel aus, machen viel. Ja, und jetzt vor kurzem habe ich ihn quasi ja oral befriedigt. Dann hat er mir aus Versehen, ne, in Anführungszeichen, ja, in den Mund gepinkelt. Ne? Ja. Und natürlich war ich erstmal geschockt, hab dann direkt alles ausgespuckt, aufs Bett lag. Und ich dachte so, was ist das denn? Dachte, ja, war nur aus Versehen, ist mir so rausgerutscht. Ja, und dachte, ja, cool, ne, kann es vielleicht passieren, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ja, und jetzt vorgestern haben wir halt so ein paar Bierchen abends getrunken und einen schönen Abend gemacht. Und dann meinte er dann, ja, es mit dem Onanieren, das würde ich ja, mit dem Pinkeln würde ich nochmal gerne wiederholen. Ach. Ich sag so, wie, wiederholen? Ja, lass uns vielleicht mal zusammen duschen gehen und dann kannst du mich mal richtig anpinkeln oder ich dich. Guck mal, der junge Mann. Ja, da ist mir aber alles aus dem Gesicht gefallen, ne? Aber hallo. Da ist er aber auf den Geschmack gekommen. Ja. Oder auf die Idee gekommen. Ja. Das hat ihn offensichtlich angemacht. Und ich weiß nicht woher. Also ich weiß wohl, dass er viele Pornos guckt. Und wohl auch schon vor mir Pornos geguckt hat, ist ja klar. Also Mann, der muss ja seinen Druck irgendwie loswerden, ne? Ja, und ich glaube, das ist schwer zu sagen, wenn man auf so etwas steht, warum man darauf steht. Ich glaube nicht, dass das von Pornos bewirkt wird. Ja, aber von was sonst? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warum steht der eine auf jenes und der andere wiederum auf das? Ja. Das ist, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, nie richtig erklären. Also ich liebe den Mann wirklich über alles, ne? Ich bin super glücklich mit ihm, ich will alles für ihn tun. Nur meine Angst ist jetzt, wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, ich will es nicht machen, dass er jetzt irgendwie, ja, fremd geht, ne? Mhm. Oder vielleicht auch ins Bordell geht oder was weiß ich was. Ja, meinst du gleich, wir müssen schwarz alles ausmalen? Kann es nicht sein, dass er einfach das auch so gesagt hat, ne, das können wir ja mal nochmal machen, aber dass da nicht so ein ganz tiefer, großer Drang hintersteckt, dass das nun unbedingt sein muss? Ich will es hoffen, ne, dass es dann wirklich nur einmalig irgendwie ist. Ja. Also ich würde es schon irgendwie machen, klar. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie so verklemmt und wir machen ja auch so viel. Also ich habe jetzt zum Beispiel in so einem Sexshop so einen Vibrator bestellt und halt sowas, weil er meinte auch, es wird ihm irgendwie zu einseitig alles. Weil ich sag mal so. Och, der kommt aber auf Tour, ne? Ja, aber richtig. Mann, bisher noch keinen Sex gehabt, das ist seit einem Jahr mit dir erst zusammen, mit dir das erste Mal und jetzt ist ihm das alles schon langweilig. Genau, ja. Und ich meine, ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht so jetzt das Topmodel, ich kann mich jetzt auch nicht so verrenken aufs Übelste, ne? Ja. Und von daher habe ich halt da schon wirklich Angst davor, dass er sich das halt dann irgendwie woanders holt, ne? Ja, und das ist immer Thema bei uns, immer, ne? Dass ich dann sage, ja, ich bin deine erste Freundin und du willst, denke ich, auch noch mit anderen Frauen Sex haben. Mhm. Und dann meinte er so, ja, kann ich dir noch nicht sagen, aber wenn es halt so wäre, dann würde ich halt vorher Schluss machen. Dann sage ich, ja, ich bitte drum, ne? Mhm. Also ich möchte nicht, dass er mich jetzt irgendwie betrügt. Ich würde jetzt an deiner Stelle auch gar nicht darüber spekulieren, wie wird es denn mal morgen, übermorgen oder überübermorgen sein, sondern genießt erstmal jetzt eure Zeit, die ihr jetzt habt. Ich würde nochmal drauf zurückkommen wollen, auf diese Urin-Geschichten. Mhm. Natursekt nennt man es ja. Genau. Ist es für dich komplett ausgeschlossen? Oder so ein bisschen ich sag mal so, wenn ich so ein, zwei Bierchen getrunken habe, dann, ne, ist mir so generell was lockerer. Ja. Ich sag mal so, ich würde ihm, sag ich mal, aus Liebe den Gefallen tun. Achso, aber für dich ist das mit Lust nicht verbunden? Nee, auf gar keinen Fall. Ihn anzupieseln, das wäre nicht dein Ding? Nee, also erregen würde mich das nicht. Null. Und wenn er dich anpieseln würde, würde ich auch null erregen? Nee, null. Aha. Aber ich würde es halt aus Liebe machen. Mal, ne? Mal, genau. Ja. Mhm. Mal würde ich es machen, aber wenn er dann sagt, ja, müssen wir nochmal machen, dann... Ja, würde also, ich ihm, denke ich mal, schon sagen, hör mal, das geht nicht. Ja, das ist der Klassiker. Weißt du, beispielsweise auch wenn jemand auf SM-Geschichten steht, da kannst du auch nicht rauskriegen, warum das so ist. Das ist dann irgendwann so. Und ich bin in der Auffassung, dass es in Sachen Sexualität keine Kompromisse gibt. Entweder steht man auf etwas oder man steht nicht drauf. Ja. Und man muss da auch ganz ehrlich sein. Ich würde an deiner Stelle, gut, du kannst ihn mal ein bisschen ausprobieren und ihn vielleicht, das weiß ich jetzt ein, zweimal zu Liebe, auch mal ein bisschen mitmachen. Mhm. Aber verbieg dich da nicht zu sehr bei. Ja. Wenn das nicht dein Ding ist und deine Welt ist, dann mach es auch nicht. Denn du sollst genauso viel Spaß beim Sex haben wie er. Ja, das habe ich auch generell auch. Das hat mich halt schon ein bisschen geschockt. Ne? Ja, klar, verstehe ich. Und nur aus Angst, ihn zu verlieren, darf man natürlich nicht alle möglichen Sachen mitmachen. Ja. Ich meine, ihr seid ja da fantasievoll, höre ich gerade schon. Vielleicht findet er ja auch noch andere Sachen, die euch beiden richtig Spaß machen. Ich hoffe, das wird dann nicht noch schlimmer. Ja, der Vibrator ist schon mal gekauft. Ja, der ist immer parat. Ne? Ist er auch schon angewendet worden? Ja, sicherlich. Ja, ach so. Und also von allen beiden, ne? Von allen beiden? Ja, sicher. Du bei ihm auch? Ich hab's mal ausprobiert, ja. Ehrlich? Also er wollte das so. Oh. Aber er hat dann ziemliche Schmerzen danach gehabt. Also, aber er ist ja dann wirklich sehr, sehr experimentierfreudig, ne? Ja, ich meine, es freut mich auch. Und ich habe jetzt schon seit knapp 9 Jahren schon Sex quasi, ne? Ja. Und ich habe ja auch schon meine Erfahrung gemacht. Und ich sammle auch gerne Erfahrung, auf jeden Fall. Nur irgendwann... Wie gesagt, ist halt bei mir auch dann die Grenze erreicht. Ja, ne? Klar, verstehe ich. Wie ist denn zu erklären, dass er so spät sein erstes Mal hatte? Ja, er hat mir so erklärt, dass halt irgendwie die Gelegenheiten noch nicht wirklich da gewesen sind und dass er es dann immer vermasselt hat. Ach so. Ich meine, er ist jetzt nicht so der, sag ich mal, Frauenheld. Also ja. Er ist schon super süß, also super hübscher Kerl auf jeden Fall. Also würde es niemals denken. Und ich dachte auch, der will mich jetzt verarschen oder was, ne? Ja, ist auch eine Ehre für dich. Ja, auf jeden Fall. Ich war richtig gerührt. Ich habe fast wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ne? Und er saß dann so, wirklich rote Bäckchen bekommen. Und dann sage ich, ich brauche dir gar nicht peinlich zu sein. So, okay. Wie ich finde das einfach süß. Ja. Genau. Du hast ihn entjungfert. Ja, richtig. So muss man sagen. Ja. Also Jenny, versuch mal ein bisschen noch damit zu spielen, mit dieser Variante. Aber verbieg dich nicht. Ja. Und sei dann auch knallhart und sag, das ist nicht dein Ding. Punkt aus. So ist es. Da gibt's ich glaube, so einmal kann man ja mal über seinen Schatten sprechen. Ja, sagen, okay, ne? Ja. Ich mach's halt mal, aber... Ja. Und wer weiß, wenn du es vielleicht dann auch mal gemacht hast, vielleicht passiert dann doch noch was mit dir, dass du auch ein bisschen Spaß dran findest. Ja, das kann, denkt man nicht drin, ne? Genau, sowas kann in der Tat passieren, dass man vorher irgendwas sagt. Die Erfahrung habe ich nun zu Genüge auch schon gemacht, dass ich vorher theoretisch gesagt habe, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Und wenn man dann irgendwie doch mal aktiv war, dann denkt man, so schlecht ist es dann auch wieder nicht. Ja. Ja. So, Jenny, viel Spaß mit deinem Liebsten. Ja, danke schön. Könnte ich noch ein Autogramm noch haben? Sehr gerne, du rufst an. Wir rufen dich nochmal an, du legst bitte auf. Okay, alles klar. Tschüss. Dankeschön, Domian. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für unser schönes Thema heute, Sex. Und hier ist Eva. Eva ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Eva. Hallo. Warum hast du uns und mich zum Thema Sex angerufen? Da ich jetzt seit fast einem halben Jahr eine Sklavin bin. Ah. Ich stehe auf SM. Ah. Und das schon seit ich in die Pubertät gekommen bin. Also war diese... Da wusstest du das. Bitte? Seit du in die Pubertät gekommen bist, wusstest du schon, dass du so SM-mäßig orientiert bist? Das nicht, aber die entsprechende Fantasie war vorhanden. Ah ja. Und ich fand das zwar immer eklig, so in der Videothek, diese entsprechenden Videos zu sehen und die Covers und das fand ich immer schrecklich eklig. Und irgendwann bin ich dann, weil halt eben der normale Sex mich einfach nicht gekickt hat, sage ich jetzt mal, an jemanden gerade, der mir eine Seite genannt hat, die ich mir durchlesen konnte. Also ich habe mit dem mich lang übers Internet unterhalten. Und dann hat er mal halt eben Seite genannt, wo ich lesen konnte und Tests mache, wie meine Neigungen sind. Und dabei kam halt eben raus, dass ich zu 100% jeweils zur Sklavin neigst. Devot bist. Devot und masochistisch bin. Devot und masochistisch. Genau. Widerspricht sich das nicht? Nein. Ja, Devot, es gibt, glaube ich, in Sachen Sexualität kaum. Ja, genau. Kaum etwas, was widerspricht. So, jetzt bist du seit einem halben Jahr Sklavin. Bei wem? Das ist eine komplizierte Sache. Ich habe, jemand hat mich angeschrieben, auch im Internet, der so aus meiner Nähe ist, aufgrund, da ich also gothic bin, schwarze Kleider trage, also auch Figur betont und die Schminke dementsprechend und auch auf den entsprechenden Seiten registriert bin. Und gehst du denn jetzt immer zu diesem selben Mann? Ja, es ist wie Partnerschaft, also nicht direkte Partner, also definiert ist es zwischen uns nicht, dass es Partnerschaft ist. Also er hat keine andere Frau neben mir und ich kein anderer Mann neben ihm. Aber du würdest nicht sagen, dass du in diesen Mann verliebt bist? Doch, das schon. Doch, das auch. Du bist seine Sklavin und du bist in ihn verliebt. Wie alt ist er? Er ist 15 Jahre älter als ich, also 40. 40. Was bedeutet das jetzt, du bist seine Sklavin? Was musst du da tun? Ich empfange ihn, bin dementsprechend schon angezogen, habe schon alles vorbereitet an. Ja, was hast du denn an? Eine Corsage und halt eben Halterlose. Und Halterlose, okay. Dann öffnest du die Tür und du hast vorbereitet. Was hast du vorbereitet? Die Gerte, Klatsche, Peitsche, Kerze, falls Wachsspiele anstehe. Ja. Den Vibrator. Hab schon die Handfesseln angelegt. Entsprechend auch mein Halsband. Also das ganze Accessoire liegt quasi bereit, dass er dann nur noch in Aktion treten muss. Genau. Es kann sein, dass der dir ein Halsband anlegt, dass er dir den Hintern versohlt. Das Halsband habe ich immer an, also das muss ich anhaben. Ach so, aber nicht im normalen Leben? Das noch nicht, sage ich jetzt. Ach, das könnte auch dahin sich entwickeln, ja. Ja, es soll, also mein Wunsch ist es, man nennt es 24/7, also ich verstehe. So viel rund um die Uhr. Möglich, genau. Aha. So wie es halt eben machbar ist, auch von der Arbeit her. Wo ist deine Grenze? Wo sagst du so weit und nicht weiter? Bis hierhin und nicht weiter? Das kann ich gar nicht genau sagen. Eigentlich gab's am Anfang ganz viele Sachen, wo ich gesagt habe, niemals Nadeln und eben Natursekt. Das gibt's auch schon. Das noch nicht, aber es ist für mich, also es ist eine Androhung, wenn ich Fehler mache, dass ich dann das als Strafe bekomme. Ich verstehe. Also, du bist noch in so einer Anfangs- und Erkundungs- und Entwicklungsphase. Genau. Da kann noch viel passieren. Am Anfang war ich halt eben eine Novizin, also eine Schülerin, die erstmal einige Sachen beigebracht bekommen hat. Ist da auch schon mal Blut geflossen? Nein. Nee. Aber mit schönem, heißen Wachs ist schon einiges gemacht worden. Ja, ganz tolle Sachen. Also zugewachsen und dann mit der Gerte runtergeschlagen. Ja. Und das kippt mich immer mehr. Also er ist immer wieder aufs Neue über mich verblüfft, wenn er mich peitscht oder mit der flachen Hand mich auf meinen Intimbereich unterschlägt. Also, verstehe. Dass ich so viel aushalte. Schreist du dann? Stöhnst du? Ich darf jammern. Du darfst jammern? Mhm. Ja, oder ich habe halt eben Ballknebel im Mund und kann halt eben nur wimmern. Wie lange dauert denn dann so eine Session? Kommt immer drauf an, so zwischen einer Stunde und eine Stunde 30, zwei Stunden, also variiert immer. Ja, ist ja dann noch nicht so lang. Ich dachte jetzt, die ganze Nacht geht das durch. Schläft? Nee, das ist meistens ja auch am Tag. Achso, okay. Gibt es auch dann irgendwann Geschlechtsverkehr? Ja. Das schon? Ja, ich bin dann also, ich muss sozusagen, also es beginnt, er kommt rein, ich knie dann schon in meinem Schlafzimmer, habe Kaffee gekocht für ihn, habe dann Ringknebel im Mund, dass also mein Mund gleich gespreizt ist. Ja. Dann wird Oralspülcher gemacht, also ich muss ihn verwöhnen. Ja. Und dann alles ist dann irgendwann drin. Genau. Ja. Werde ich auf dem Bett gestellt und Eva, das ist eine neue Entdeckung für dich und dein Leben und deine Sexualität. Das ist dein Ding, sagst du. Ja. Das ist gut, wenn man das weiß und wenn man dabei Spaß hat. Warum auch nicht, wenn man den entsprechenden Partner gefunden hat. Ja. So, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß dabei und damit. Und auf, dass du noch mehr erkundest und noch interessante Sachen erkundest. Ja, da es ja ein großes Spektrum ist. Das ist riesig, das Spektrum. Ne? Da kann noch eine ganze Menge passieren. Vielleicht unterhalten wir uns in einem Jahr nochmal. Das kann sein. Das fände ich ganz interessant, was bis dahin so alles bei dir passiert ist. Ja. Vielen Dank, Eva. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, wünsche ich dir mit deiner Sendung auch und könnte ich ein Autogramm bekommen. Auch sehr gerne. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.16 Uhr und ich gucke hier auf meinen Bildschirm und sehe den Vorspann, den wir da erfahren sehen. Das heißt, die Fernsehleute kommen jetzt auch dazu und dann sind wir alle hier versammelt. So, da sind wir. Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Wir sind im Fernsehen leider ein bisschen später dran, aber nun sind wir alle gemeinsam und wir haben heute Nacht ein Thema und wir haben uns für ein Thema entschieden, was hier so gar nicht oft vorkommt und da haben wir gedacht, das müssen wir jetzt mal so explizit als Thema anbieten, nämlich Sex. Ich möchte gerne mit euch über Sex sprechen, rundherum über Sex, über eure Vorlieben, über eure extremen Erfahrungen oder die extremsten Erfahrungen, die ihr vielleicht bisher in eurem Leben gemacht habt, über Entdeckungen in Sachen Sex. Vielleicht habt ihr Sachen entdeckt, die ihr früher gar nicht für möglich gehalten habt, aber heute treiben diese neuen Entdeckungen euch zum Wahnsinn der Leidenschaft oder auch über Probleme und Wünsche oder geheime Wünsche in Sachen Sex. Also, das ist unser Thema. Ich bin gespannt auf eure Anrufe 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Till und Till ist 24. Hallo Till. Hallo. Hallo Till. Ja, hallo, ich bin... Ja, du bist da einen, genau. Ja, ich bin der Till. So, du hast zum Thema Sex angerufen. Ich habe zum Thema Sex angerufen. Ja. Stimmt, ich war mir echt unsicher, ob das überhaupt reinpasst. Leg los. Ja, also bei mir ist es eher die Sache mit der Onanie, sag ich mal. Mhm. Ist auch Sex. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und was ist denn da los mit der Onanie? Ging es bei mir dann eben nach dem Ende meiner letzten Beziehung so, dass ich mich dann eben ja selbst befriedigt habe und dann irgendwann ja eben auch anal. Ja. Und dass es dann eben weiterging. Ja. Und es mich deutlich eben mehr stimuliert, wenn ich dann, sag ich mal, verschiedene Gegenstände dafür noch benutze. Verstehe. Also wie jetzt, sag ich mal, Alltagsgegenstände aus zum Beispiel? Ja, ein Stift oder ein Löffel oder... Ein Löffel? Ja, ein Löffel, weil... Aber ein Löffel ist doch kantig. Ja, es geht, also... Und ein Stift ist vorne spitz und da könnte man sich auch verletzen, oder? Also ich wohne in der WG und wir haben relativ viel Geschirr, sag ich mal, auch so Besteck. Ja. Und da gibt es auch genügend Sachen, sag ich mal, die nicht kantig sind. Okay. BBV zum Beispiel, ja. So, und diese Sachen führst du dir denn dann anal ein? Ja, das ist richtig. Und onanierst dabei auch noch? Beides? Das ist nicht die Hauptsache. Also ja auch, aber... Also das Anale ist schon das Wichtige. Das Anale ist das Wichtige, ja. Ja. Ja, und das eigentlich, ja, was mich auch, ja, sag ich selber, irritiert immer wieder, ist die Sache, dass ich, wie gesagt, eben mit, also in der WG wohne und dann eben auch gerne Gegenstände benutze, die auch Ah, ich verstehe. Ich meinen Mitbewohnern eigentlich gehören. Ich verstehe. Da könnte zum Beispiel der Müsli-Löffel deiner Mitbewohnerin dran glauben und naja, da wird irgendwann gespült und dann isst die Arme wieder ihr Frühstück davon, oder wie? Es war am Anfang eben diese, ich sag mir, je persönlicher es wird, je persönlicher die Gegenstände sind, desto mehr hat sich das für mich irgendwie, die Lust gesteigert. Ach so, wie viele Leute wohnen in der WG? Wir sind zu viert. Zu viert. Wie ist die Verteilung, Mann, Frau? Also zwei Männer, zwei Frauen. Ja, und nimmst du nur Gegenstände von den Frauen? Nee, nicht nur. Nee. Also es hat eigentlich angefangen mit dem, mein Mitbewohner. Ja. Der hat so einen Stift, den er irgendwann, volltilt irgendwie und da steht er, also das ist sein absoluter Lieblingsstift und damit hat es eigentlich angefangen. Also der... Ich verstehe. Das heißt, du nimmst heimlich Gegenstände von deinen Mitbewohnern und treibst da deinen sexuellen Spaß mit. Ja. Und säuberst diese Gegenstände dann wieder, gehe ich mal von aus? Nein. Naja, also... Himmel. Du legst die doch nicht so wieder zurück. Also man sieht es nicht, sage ich mal. Aber nicht wirklich. Also... Ist das auch nur ein Teil des Reizes, dass du die Gegenstände nicht säuberst? Gerade eine der Hauptreize, sage ich mal. Ach so. Weil dadurch, dass sie eben danach weiterverwendet werden, ist es... Verstehe. Macht es für mich nur noch attraktiver, sage ich mal. Also sag noch ein paar Gegenstände, die du da benutzt von deinen Mitbewohnern. Ja, also so zum Beispiel, also um auch die zum Beispiel so Lidstrich- oder Lippenstiftdinger von den Mitbewohnern. Also das auch. Oder eben, ja, wie gesagt, aus der Küche Alltagsgegenstände. Oder meine eine Mitbewohnerin hat so eine Haarbürste mit so einem Gummigriff hinten dran. Ja. Mit so einem Gelgriff, der ist, ja. Bei Küchengegenständen hört der Spaß ja auf jeden Fall auf, weil das sind ja Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Nicht? Ja, das stimmt. Also für mich, was heißt der Spaß? Also es ist... Naja, also das Ding ist, dass du das nach deiner Beziehung entdeckt hast, dass du anal dich stimulieren kannst und dass dir das Spaß macht. Und das mit diesen Gegenständen ist natürlich jetzt das Bizarre daran. Kann man so sagen, ne? Zum Beispiel? Das Ungewöhnliche daran. Dass es nicht nur die Gegenstände sind, sondern dass du die heimlich nimmst und die auch noch heimlich wieder zurücklegst. Das ist also eine Dreifachsteigerung des Reizes. Genau. Ne? Ja, das stimmt. Also, weißt du, mit den Gegenständen, das finde ich ja völlig okay, wenn du Bock hast, dir da irgendwelche Gegenstände damit zu machen. Gut, wenn es dir Spaß macht, ist es dein Ding. Aber versetz dich doch mal bitte in die Situation, das würde jemand mit Gegenständen von dir machen. Wie ekelhaft wäre das denn? Genau, das ist ja eigentlich das Problem. Also es ist mir schon bewusst, sage ich mal, aber es macht das genau gerade macht ja auch den Reiz aus. Ja, aber irgendwo muss man doch für sich auch mal, muss man sich ja auch Grenzen setzen. Ich meine, das sind deine Mitbewohner. Ich gehe mal davon aus, dass du zu denen ein ordentliches oder respektvolles Verhältnis hast. Doch, und unser Verhältnis ist schon... Schon gut. Schon gut, ja, auf fast, jeden Fall. Fast freundschaftlich. Doch, ja, kann man... Aber so geht man doch nicht damit Leuten um, die man mag. Stell dir mal vor, die erfahren das. Wie stehst du da? Das ist auch so, also das ist die große Sorge. Sag ich mal, es war einige Male wirklich. Weißt du, abgesehen davon ist es ja wirklich auch ekelhaft. Wenn du die jetzt desinfizieren würdest und sauber machen würdest, okay. Aber so, du hast den Stift im Po. Wollen wir es mal klar ausdrücken, wie es ist? Ja. Und dann legst du den Stift wieder deinem Freund dahin und er schreibt damit. Das ist doch ekelhaft. Das ist mir schon im Nachhinein dann auch immer bewusst. Ja, da musst du was gegen tun. Ja. Finde ich schon, ehrlich. Also never gonna give you up. Bitte? Never gonna give you up. Also Ja. Ja. Also wie gesagt, nichts gegen deine persönlichen Spielereien. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber da überschreitest du, da gehst du massiv in die Privatsphäre von Menschen rein, die dir etwas bedeuten. Ja. Und da muss man einfach einen Riegel, auch wenn es dir noch so ein Thrill irgendwie verursacht, aber da musst du einen Riegel vorschieben, finde ich. Mann, die würden dich hochkant rausschmeißen aus der Wohnung. Das, ja. Kann es denn wirklich passieren, dass du einen Löffel nimmst und diesen Löffel zurück in die Küche, in das Fach im Küchenschrank legst? Ja, wir haben nicht direkt einen Küchenschrank. Also bei uns liegt es dann alles noch in der Spüle, also auf der Seite, wo halt das aufgespült ist, aber ja. Das kann passieren. Das kann also wirklich passieren, dass jemand dann diesen Löffel nimmt, glaubt, dass der gespült ist und isst damit etwas. Das ist vorgekommen. Hammer, Till, Hammer, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst dafür verantwortlich sein, dass jemand eine Erkrankung bekommt. Abgesehen von dem extremen Ekelfaktor, der damit verbunden ist. Spätestens nach diesem Gespräch musst du das sein lassen. Ich schieb dir in deinen Po, was du willst, aber nimm deine eigene Sache. Ja. Ich glaube, letztendlich sind wir uns einig, ne? Meine ich, bei dir so rauszuhören. Ja. Okay. Dann beenden wir das Gespräch mal, ne? Okay. Ja. Gut. Alles Gute, Till. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Sex und ich möchte gerne mit euch über Sex reden. Und ich wollte euch mal fragen, ihr wisst doch bestimmt, was das hier ist. Das ist eine Plastikfolie mit so kleinen Luftpölsterchen. Wenn man da drauf drückt, dann knackt das so schön. Und manch einer hat da Spaß dran. Und ich habe gehört, das ist Luftpolsterfolien-Fetischisten gibt. Und konnte mir das im ersten Moment gar nicht so richtig vorstellen, aber da ich ja nun hier weiß, dass es nichts gibt, was es nicht gibt, wollte ich ganz einfach mal hier so in die Runde fragen, hört uns vielleicht heute Nacht jemand zu, der sexuelle Gefühle bei diesen Luftpolsterfolien hat? Mit dieser Person würde ich zum Beispiel auch sehr gerne mich unterhalten. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Patrick, und Patrick ist 23. Hallo. Hallo Patrick. Thema Sex. Ja. Und zwar, ich bin jetzt mit meiner Freundin fast 5 Monate zusammen. Mhm. Und wir waren letztens im Sexshop, waren wir drinne. Mhm. Und da haben wir uns dann ein Spongeband geholt. Was habt ihr euch geholt? Spongeband. Was ist das? Das ist für die das jetzt nicht wissen, das ist so eine Art Handschellen, nur das ist ein Band, womit man seinen Partner oder Partnerin eben fesseln kann. Mhm. Mhm. Ja, und das haben wir uns dann geholt. Mhm. Sie kannte das, ich kannte es neue auch noch nicht, kannte halt nur die altbewährten Handschellen, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, und dann haben wir noch so eine Maske da geholt, so eine Schlafmaske. Mhm. Ja, und sind dann halt zu ihr gefahren. Ich habe sie auch dann, diesen Abend habe ich sie auch am Bett gefesselt gehabt, an den Arm. Und habe sie dann erstmal mit Petting habe ich dann angefangen. Mhm. Ja, und irgendwann ging es dann zum Geschlechtsverkehr. Also sie war im Bett währenddessen gefesselt? Ja. Hatte sie währenddessen auch diese Maske auf? Ja, genau, die Maske hat sie auch auf. Also sie konnte nicht sehen, was ich mache. Ist das eine Ganzgesichtsmaske oder nur über die, bezieht sich das? Nur die Augen. Nur über die Augen. Nur eine Schlafmaske. Okay. Das ist eine ganz normale Schlafmaske. Ah ja, so. Okay. Mhm. Naja, die hat sie dann aufgehabt. Mhm. Und so, dass sie nicht sehen konnte, was ich mache. Mhm. Aber und sich einfach hingeben konnte. Mhm. Was ich auch persönlich eigentlich recht toll finde. Mhm. So, ja, auf jeden Fall sind wir hingegangen, haben dann ab dann mit dem Geschlechtsakt angefangen. Ja. Ganz normal. Ja. So, und dann meinte sie, soll ich mich wehren? Mhm. So, und ich habe dann einen kurzen Moment nachgedacht und meinte, ja. Soweit sie sich wehren konnte, weil sie ja festgebunden war. Ja. Aber im Sinne, wie eine Vergewaltigung, als würde ich sie vergewaltigen wollen. Ja. Und, dann hing sie da und meinte die ganze Zeit von wegen, ja, lass das, nein, ich will das nicht. Und da ist ja schon ein mulmiges Gefühl, wenn man schon alleine die Nachrichten hört und hier und da. Ja, klar. Da geht man, gespaltener Meinung geht man da dran. Absolut, finde ich auch. Ja. Und gut, ich weiß nicht selber, wie ich damit umgehen soll. Gut, ich habe da mitgespielt. Genau, wie ging es dann weiter und zu Ende? Ja, also sie hat dann, ja, ich habe dann so quasi den Part gespielt, von wegen, ich wäre jetzt derjenige, der das Sagen hat, der sie entführt hat und befriedigen wird. Mhm. Und, oder beziehungsweise nur meinen sexuellen Trieb befriedigen wird. Mhm. So, und... Also die Rolle hast du gespielt und das hat ihr gefallen? Das hat ihr total gefallen. Und dann war das Ganze irgendwann zu Ende? Und dann? Und nun? Ja, und da habe ich sie halt gefragt, ob sie darauf steht. Und sie meinte, ja, das macht mich total an. Und ich habe ihr auch gesagt, na gut, ich gehe da mit gespaltener Meinung dran. Mhm. Weil ich, ja, wie gesagt, die ganzen Sachen und so, ist jetzt nicht so, denn dass es mich total kalt gelassen hat. War irgendwie eine interessante Erfahrung. Aber es hat dich nun auch nicht gerade extrem hochgepeitscht. Ich sag mal, in gewisser Hinsicht schon. Ja, aber dennoch hast du diesen schalen Beigeschmack. Habe ich halt diese Überlegung im Hinterkopf von wegen, dass es ganz oft irgendwo bei anderen Leuten passiert, beziehungsweise bei Frauen, die entführt werden und die dann gegen den Willen. Also Patrick, das ist natürlich ein weit verbreitetes Spiel und unter Paaren. Und ich kann deine Bedenken komplett verstehen, dass das merkwürdig ist. Es gibt so furchtbare Geschichten von Vergewaltigungen und grauenhaften Vorfällen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ihr beide euch ja auf ein Rollenspiel geeinigt habt. Und wenn man sich auf ein Spiel und auf eine Rolle einigt, glaube ich, kann man das machen. Man kann es aber nicht sagen, wenn auch nur einer etwas Bedenken hat und das Ganze nicht sehr, sehr prickelnd findet oder nur Bedenken hat. Wenn das bei dir der Fall ist, mach's nicht. Mach's nicht. Wenn du im Hinterkopf wirklich die Realität hast von vergewaltigten Frauen, dann mach es bitte nicht. Dann mach es nicht. Naja, deswegen dachte ich, ich rufe mal an und, und weil, wie gesagt, ich gehe auf einer Seite, ich fand's nicht schlecht. Ja. Auf der anderen Seite sage ich wiederum, da gibt's Frauen, die wirklich vergewaltigt werden. Es gibt ja noch zahllose andere Varianten so in diesem SM-Bereich, die man praktizieren kann, ohne gleich eine Vergewaltigung nachzuspielen. Mhm. Ja, gut, irgendwie auf Schläge oder Tritte oder was auch immer, das spielt jetzt nicht. Naja, ich sag mal, wir hatten bevor ein gutes Sexleben mit Stellungswechsel etc. pp. Mhm. Nur das war eben halt eine sehr markante Erfahrung. Eine extreme Erfahrung, ja. Hat sie denn danach jetzt, habt ihr mal darüber geredet? Sagt sie, dass sie das gerne öfters will, dass du das machst? Oder dass ihr das so macht? Ja, sie meinte zu mir von wegen, sie steht da drauf und hätte das wohl gerne, aber nicht immer. Hm. Was hast du ihr geantwortet? Ich habe nur gesagt, schauen wir mal. Hast du die Bedenken, die du mir gerade so gesagt hast du ihr die auch gesagt? Ja, zum Teil. Also ich, weil wir eben halt eine frische Beziehung haben, wollte ich jetzt nicht irgendwie als Spießer rüberkommen. Und nee, kommst du nicht, finde ich nicht. Wenn du solche Bedenken hast, kommst du nicht als Spießer rüber, wirklich nicht. Und im Gegenteil, du kommst ja sympathisch rüber, finde ich. Ich möchte halt auch nicht die Beziehung deswegen jetzt irgendwie den Abgrund hinunterschieben, dass sie sich dann sagt von wegen, verstehe. Ja toll, dann suche ich mir lieber jemand anderen, der pass auf, der das nur noch mitmacht. Bei allen extremen Sachen in Sachen Sexualität muss man das klar und eindeutig mit dem Partner besprechen, was man will, ob man es will und welche Bedenken man hat oder welche Vorlieben man hat. Insofern finde ich das völlig legitim, wenn es nochmal darauf kommt, das Gespräch, dass du ihr das nochmal so sagst. Vielleicht ergibt sich dann ja wirklich so, dass es dann klar ist, dass es einfach ein Spiel ist, dass es ein Rollenspiel ist und die Sache ist erledigt. Aber vielleicht verfestigt sich auch deine Bedenken und dann lässt es einfach sein. Und das ist nicht spießig. Das ist einfach dann deine Meinung dazu und Punkt aus. Das ist gar nicht diskutabel. Ja, weil ich habe auch mit einem Kollegen darüber schon gesprochen gehabt. Mhm. Und er, weil sie mag es auch, wenn ich dann beim Sexakt ihr eine Haare ziehe. Und sie hat mir dann auch danach noch geäußert, dass sie auch mag, wenn ich sie würge. Und also dezent würgen, jetzt nicht komplett den Haaren zudrehe und ne? Ja. Also die junge Dame ist schon krass drauf, ne? Mag ich schon. Ja, das auf jeden Fall. Und das Würgen ist auch nicht deins, ne? Bitte? Das Würgen ist auch nicht deins. Ja, habe ich jetzt noch nie bei einer Frau gemacht. Mhm. Also, ne? Mhm. Und ein Kollege meinte, bei denen seiner Freundin ist das auch nicht anders. Die mag das auch, wenn sie gewürgt wird. Also, das wäre für mich zum Beispiel eine Grenze, wo ich sagen würde, kann ich nicht. Tut mir leid. Wenn du es noch so geil findest, ich finde es nicht geil. Schluss aus. Aber offensichtlich scheint die, scheint deine Freundin in diese Richtung gepolt zu sein, dass die, die ist SM-mäßig gepolt und die möchte einfach auch Schmerzen ertragen und heftige Sachen erleben. Da musst du gucken, da musst du für dich sehen, was dir gemäß ist, was du mitmachen kannst. Wenn du dich dabei, ich hatte gerade schon ein Gespräch hier im Radio, wenn du dich da zu sehr bei verbiegst, kannst du es nicht machen. Das, mach nur das, was du auch gut findest. Das muss man in Sexualität immer so handhaben. Mach immer nur das, was du auch gut findest. Pass dich nicht zu sehr deinem Partner an, weil dann gibt das nur Murks. Also, redet noch mal ein bisschen mit ihr und tastet euch da mal aneinander an, wo vielleicht eure Schnittmengen sind. Und dann ist irgendwann auch Schluss. Dann geht's halt nicht weiter, wenn das nicht deine Welt ist. Okay? Das werde ich auf jeden Fall machen. Patrick, alles Gute mit dir. Viel Spaß mit deiner Freundin. Trotzdem. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Alexander, 38. Guten Morgen. Ja, hi Domian, guten Morgen. Alexander, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du doch da bist. Zum Thema Sex. Ja, und zwar bin ich sexsüchtig und durch meine Sexsucht habe ich halt sehr viele Schwierigkeiten in meinem Leben erfahren. Das heißt, ich habe meine Arbeit dadurch verloren, verschiedene Arbeitsplätze. Dann habe ich hier in der Nachbarschaft Ärger, dann habe ich in meiner Stammkneipe Ärger und es ist wirklich nicht witzig. Es hat so mit 18, 19 Jahren angefangen. Genau, beschreib mal die Sexsucht. Was heißt das sexsüchtig bei dir? Ja, dass ich da, also die Sexsucht wirkt sich bei mir so aus, also ich habe nicht den Reiz ins Bordell zu gehen und dafür 30 oder 50 oder 200 Euro zu bezahlen. Daran liegt nicht der Reiz. Für mich liegt der Reiz darin, die Frau zu verführen. Mhm. Und in dem Sinne stehe ich schon morgens auf und denke den ganzen Tag drüber nach, wie ich die oder jene verführen kann. Wie viele Frauen hast du denn schon verführt in deinem Leben? Boah, das habe ich nicht nachgezählt, Domian, es waren schon einige. Und also angefangen hat das mit meiner zweiten oder dritten Freundin. Da war ich, glaube ich, 20, 21 Jahre alt. Mit der war ich zusammen, glaube 3 Wochen oder so. Das war die längste Beziehung. Meine längste Beziehung ging 1,5 Jahre. Und dann waren wir auf so einer Feier, die hat auch eine Schwester gehabt, die war ein bisschen älter. Und da hatten wir eine Feier gehabt und so weiter. Und dann habe ich halt bei ihr geschlafen, die hat über 2 Etagen gewohnt. Und dann habe ich ihre Schwester zufällig auf der Toilette dann halt getroffen, ja. Sie hatte damals auch einen Freund gehabt und hat dann halt mit der Schwester in dieser Nacht geschlafen. Keiner hat das mitbekommen, weil alle geschlafen haben. Um 3 Uhr nachts war das, alle waren ziemlich voll und so weiter. Und so fing's an. Und so fing es an. Nicht nur, dass ich mit ihrer Schwester geschlafen habe, später habe ich dann noch mit ihrer Mutter geschlafen. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, wenn du mit 38 so, dass es, um auf die Zahl zurückzukommen, dass die weit in die mehrere hundert geht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weit in die mehrere hundert. Ja, es kommt sogar an Tagen vor, da schlafe ich mit 3 verschiedenen Frauen. Wie geht das? Wie rekrutierst du die? Ja, es gibt auch Tage, wo ich mit gar keiner Frau schlafe, also so ist ja auch, dann bin ich auf Entzug sozusagen. Hast du irgendwie so ein Notizbuch, wo du ganz viele Frauen notiert hast? Ich habe das mal gemacht, weil meine Hausärztin mir dazu geraten hat, weil ich ihr das schon berichtet habe, dass ich dadurch halt sehr viele Probleme bekommen habe. Ich habe unter anderem auch schon mal aufs Maul bekommen, weil ich mit einer Frau geschlafen habe, die war verheiratet. Ach so. Ich war Abteilungsleiter und habe dann mit ihr im Parkhaus geschlafen. Und der Mann war Türke, der fand das nicht so angenehm, ja. Und der hat mich dann im Flagrante erwischt im Parkhaus und da habe ich auch Schläge bezogen von ihm. Und das hat mich auch nicht abhalten lassen mit also das ist halt meine Sexsucht, Und nochmal die Frage, wenn du in der Woche auf jeden Fall immer mit einigen Frauen schläfst, so kann man das sagen. Ja. Sind das immer ganz neue oder hast du die irgendwie dir aufgeschrieben, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst? Genau. Ich habe den Reiz maximal, also ich schlafe mit den Frauen maximal dreimal. Also dann ist der Reiz erloschen bei mir. Verstehe. Und das Schlimme ist ja daran, es sind Frauen, die teilweise verheiratet sind oder auch liiert sind oder einen festen Freund haben, die rufen mich dann an. Und sagen dann, kannst du nicht mal vorbeikommen und so weiter. Und ich sag dann, nee, das tut mir leid, das war für mich eine einmalige Sache oder eine zweimalige Sache, je nachdem. Und die empfinden das dann als Kränkung indirekt. Ich glaube, dass du ein unglücklicher Mensch bist. Ja, total unglücklich. Mhm. Ich bin beziehungsunfähig. Ja, bin auch total einsam. Du hast gerade gesagt, du hast Probleme in der Nachbarschaft, du hast deine Arbeit verloren. Warum? Ja, genau, dadurch. Warum hast du die Arbeit verloren? Ja, ich habe mit der Frau vom Abteilungsleiter, also vom... War die Geschichte. Achso. Ja, genau. Vom Vorstand halt die Frau geschlafen, obwohl die zwei Kinder hatten und was weiß ich noch alles, ja. Mit der Frau geschlafen. Ja, genau. Und das kam dann heraus, aber ich sag nie irgendjemand irgendetwas. Die Frauen reden untereinander so viel. Ja, also da, wo ich Abteilungsleiter teilweise war, da habe ich fast mit der ganzen, also da habe ich im Kaufhaus gearbeitet, ja. Da habe ich fast mit dem ganzen Kaufhaus fast geschlafen, ja. Bist du jetzt arbeitslos? Erzählen die sich in der Kantine, ja. Und dann Frauen untereinander erzählen sich ja viel mehr als die Männer, ja. Jetzt arbeitslos im Moment? Ja, momentan bin ich arbeitslos. Und dadurch Nachbarschaft? Wieso das? Weil du die ganzen Frauen in der Nachbarschaft auch abgegrast hast, oder? Nein, das nicht. Hier ist eine Frau eingezogen bei uns. Ich wohne im dritten Stockwerk, die wohnt im fünften Stockwerk, mit ihrem Mann eingezogen und die hat mir ganz gut gefallen. Und dadurch, dass ich arbeitslos bin, habe ich halt auch sehr viel Zeit. Und hat sie ihren freien Tag gehabt. Und da haben wir uns zufällig unten an der Haustür begegnet und dann habe ich gesagt, ach, neue Nachbarin und so weiter und so fort. Da habe ich ihr bei der Tasche geholfen, nach oben zu tragen und so weiter und so fort. Da kam er kurz ins Gespräch und zwei Tage später sind wir im Bett gelandet, ja. Hast du denn... Aber im eigenen Haus, Domian, weißt du, wie schlimm das ist? Ja. Und dann habe ich gesagt, das war eine einmalige Sache für mich, ja. Und sie kommt dann halt jedes Mal runter und verlangt von mir praktisch, dass ich ihr Zuchtbulle bin oder dass sie sich vernachlässigt fühlt von ihrem Freund. Ich weiß es halt nicht, ja. Dann habe ich gesagt, hier, so geht das nicht. Ich erzähle es deinem Mann jetzt und dann guck mal klar, wie du klar damit kommst und so weiter, ja, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Die war ja richtig hysterisch. Und Hast du Freunde? Ja, das schon. Zwei, drei Freunde habe ich, die noch übrig geblieben sind. Die meisten Freunde sind weiblich bei mir. Ja. Ach so, die sind weiblich, aber mit denen hast du dann nichts. Mit denen habe ich dann halt auch nichts. Du hast eine extrem hohe Sexquote. Mhm. Macht dir der Sex noch Spaß oder ist es eher... Der Reiz ist da, auf alle Fälle, ja. Nein, der Akt an sich, ich weiß es nicht. Macht der Akt an sich noch Spaß, so muss ich fragen. Macht der noch Spaß? Also bei manchen Frauen schon, ja. Also verlieben kann ich mich, glaube ich, nicht mehr. Ja, weil ich halt... Oder ist es eher so der Reiz, dass du hast dir wieder eine erobert und zack, weg dann? Nein, das ist auch nicht, dass ich so mein Selbstbewusstsein daraus hole. Ja, also das ist nicht der Fall. Also es ist eher so der Fall, dass mich der Reiz dann ausmacht. Freunde von mir sagen, ach, das glaube ich dir nicht und so weiter und so fort. Erzähl mir nicht so einen Scheiß. Und wir gehen dann gemeinsam durch die Stadt und ich sage ihm ganz genau, diese und jene Frau, die kannst du heute rumkriegen. Das sage ich dir garantiert. Ja. Und da sagt er zu mir, erzähl keinen Quatsch. Und dann sage ich zu ihm, hier, setz dich im Café hin, ich zeig dir mal, dass die und die Frau heute heiß ist. Ja, weil ich habe da einen Blick dafür. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja. Ich bin auch nicht gerade uncharmant oder was weiß ich noch alles. Ja. Ich habe im Bekanntenkreis einen schwulen und einen heterosexuellen Mann. Ja. Die sind genauso gepolt. Und ich weiß genau, von was du redest. Das ist, ich bin da manchmal fassungslos, wie schnell die das auch arrangiert bekommen, dann mit jemandem in der Kiste zu landen. Genau. So, 38 Jahre alt, beziehungsunfähig. Genau. Ich habe auch eine Therapie gemacht. Ja. Deswegen, diesbezüglich. Hat das was gebracht? Ehrlich gesagt nicht, weil ich dann auch den Glauben an die Therapie verloren habe. Mhm. Ich habe eine hübsche Therapeutin gehabt, mit der habe ich dann auch zuletzt geschlafen. Alexander, blöder geht's ja schon gar nicht mehr, dass du dir eine Therapeutin suchst. Nein, du musst ja in Karlsruhe. Nein, ich habe mir keine Therapeutin gesucht. Ich war 3 Wochen in einer Behandlung, also nicht ambulant, sondern drinnen. Mhm. Und dann hast du auch so deinen Tagesablauf gehabt, dass du morgens den Tisch decken musst und dann nachmittags Gesprächstherapie, zweimal in der Woche und so weiter. Und das war halt nun mal eine Therapeutin. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, die war halt da. Mhm. Ja, und natürlich kommt man sich da näher und so weiter, wenn man sich halt die ganze Zeit unterhält. Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich sitze jetzt hier zu Hause, ich sperre mich mittlerweile ein, damit ich keinen Scheiß mehr bauen kann. In meine Stammkneipe darf ich auch nicht mehr rein, weil der Chef mir jetzt Hausverbot erteilt hat, weil ich dort mit einer Frau in der Toilette gepoppt habe und er das mitbekommen hat. Und er möchte das natürlich nicht in seinem Laden haben, kann ich auch verstehen. Sag mal, Stichwort Schutz vor Krankheiten. Schützt du dich jedes Mal beim Sex? Ja, ja. Das ist also kein Thema, das absolut. Ist ganz klar. Ich mache auch AIDS-Test regelmäßig, also alle 2-3 Monate. Und von der Potenz her funktioniert das alles nach wie vor nach diesen vielen Jahren und diesen vielen, vielen, vielen, vielen, wahrscheinlich über 1000 Frauen schon nach wie vor wunderbar. Wie meinst du das? Potenzmäßig, also du die Erektion... Gott sei Dank, damit habe ich Gott sei Dank... Ich wünschte, es wäre anders. Ja. Also ich denke wirklich, Alexander, da war es den falschen Händen. Abgesehen davon, dass das ganze Ding natürlich in den Bach runtergegangen ist, dass das eine Therapeutin war. Mhm. Ich finde, dass du gezielt in eine Sexualtherapie musst, zu einem wirklichen Fachmann, und ich unterstreiche das Wort Mann, zu einem Fachmann, der sich mit dieser Problematik auskennt. Denn das hat ja vielfältige Ursachen. die man ergründen muss und gegen die man vorgehen muss. Ich würde es dir wirklich irrsinnig dringend raten, weil du auch seelisch vor die Hunde gehst bei so einem Leben. Das ist ja wie eine Drogensucht. Ja, doch. Ich sehe das ja auch mittlerweile. Ja, also, du hast ja so viele Beispiele gebracht. Ich habe das als Rat empfunden, ja. Also, wie ich das gesagt habe, ist halt nun mal so und fertig aus. Ich schlafe ja auch gerne mit den Frauen, aber mittlerweile habe ich gesehen, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ist denn nicht manchmal so die Sehnsucht bei dir auch danach, einfach nach Liebe? Ja, oder weißt du überhaupt gar nicht, was das sein könnte für dich? Na, ich habe ja auch einen Sohn. Du hast einen Sohn? Ja, ich habe einen Sohn. Ah, ja. Ist mal passiert bei den zahllosen Affären. Er wohnt nicht bei mir, er wohnt bei seiner Mutter. Also die Frau hat sich auch getrennt von mir. Mhm. Und da heißt natürlich die Liebe zu meinem Sohn und so weiter, diese bedingungslose Liebe, die er mir entgegenbringt. Ja. Und, wie alt ist der Kleine? Der ist jetzt mittlerweile 8. Ah ja. Und da kriege ich meine Liebe auch her, aber so die Liebe von den Frauen, ich weiß es nicht. Dafür habe ich einfach zu viel erfahren und zu viel Schlechtes eigentlich erfahren. Jetzt ist, dummerweise habe ich heute Nacht hier auch eine Psychologin, aber die ist ja nur am Telefon. Ach so. Okay. Das heißt, wenn du jetzt real hier wärst, hätte ich gar kein gutes Gefühl, wenn ich dich zu einem Gespräch zu ihr bitten würde. Nein, so. Aber sie wird dich nochmal anrufen. Es geht jetzt einfach um ein paar Daten und Fakten, die sie dir sagen soll. Bagge sie bitte nicht an. Ich werde es gleich erfahren nach der Sendung. Okay. Ne? Also sie wird dir jetzt nur klare Fakten nennen, auf die du dann aufbauen kannst morgen. Du musst was unternehmen, finde ich. Du musst was unternehmen. Ja, gut, okay, ich war ja dabei, was unternehmen. Ja. Aber ich habe ja gesehen, neue Anlauf. Was im Argen liegt. Ja, genau. So, Alexander, Anja heißt meine Psychologin und die ruft dich gleich an. Du legst bitte auf. Du gehst auch meine Ex-Freundin. Das muss die Hände von ihr. Gut, okay. Alexander, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Daniel, 30, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Daniel. Warum hast du mich zum Thema Sex angerufen? Es geht darum, ich bin zwar glücklich verheiratet, nur der Sex mit meiner Frau ist mehr oder weniger immer der gleiche. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre jetzt. Mhm. Und wie lange kennt ihr euch? 6 Jahre. Ja. Es ging also, ja gut, relativ schnell noch. Okay. Nur ich habe vor 10 Jahren schon festgestellt, dass ich praktisch ein zweites Ich habe, eine weibliche Seite. Das heißt? Ich trage gerne Brustprothesen, verkleide mich also praktisch richtig als Frau. Ja. Mit Kleidung, schminke mich, Perücke und so weiter. Nun hat sich. Wo und wann trägst du diese Sachen? Wenn meine Frau abends auf Arbeit ist. Also ganz heimlich. Ganz, ganz heimlich. Und das hast du nur bei dir in der Wohnung an? Ja. Oder gehst du damit auch raus? Ja, teilweise, jetzt wird ja abends eher dunkel. Teilweise gehe ich dann doch mal mittlerweile eine Runde spazieren. Es hat lange gedauert, bis ich mich überhaupt aus dem Haus getraut habe. Du gehst aber dann nicht in eine Kneipe? Nein. Nein. Noch nicht. Mhm. Weil bei uns ist ein bisschen ländlicher, da ist also weniger los, wo ich dann... Verstehe, das gäbe Aufruhr. Genau. Mhm. Diese weibliche Seite beinhaltet die auch eine Sehnsucht nach Sexualität mit einem Mann? Ja, das auch. Also überhaupt nach Sex mit einem Partner, wenn ich eben Frau bin. Ja, also mit einem männlichen Partner. Ja, männlich. Also noch würde ich lieber mit einer Frau schlafen, wenn ich eben auch Frau bin. Ach so. Mhm. Wobei ich auch, ja gut, eine Frau wäre mir also relativ leicht, sage ich mal. Weil da habe ich noch keine Erfahrung und möchte es ganz einfach irgendwie irgendwann mal ausprobieren. Mit einer Frau oder mit einem Mann? Ja, so, sowohl als auch. Sowohl als auch. Weiß ich, da kenne ich meine... Wie lange machst du das schon mit diesen, ich sag mal, Verkleidungen? Das geht bestimmt schon so 10 Jahre. Ach, 10 Jahre geht das schon? Ja, also schon bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ach so, hatte ich gar nicht richtig verstanden. Hast du nicht Sorge, dass deine Frau dich dabei mal irgendwann doch erwischt oder diese Kleidungsstücke irgendwo findet? Ja, sicher habe ich die. Ich habe das Glück, die Kleidungsstücke, die kann ich relativ gut verstecken. Wo versteckst du die? Die habe ich im Auto. Bist du LKW-Fahrer? Ja. Ach so, gut, dann sind die Sachen da versteckt. Genau. Aber du verkleidest dich nicht oder ziehst mal die Sachen an, wenn du unterwegs bist? Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Das geht nicht. Mhm. Habt ihr Kinder? 1. Ja. Wie alt? 2. Ja. Die Sexualität mit deiner Frau, ist die, wenn ich es jetzt mal ganz, ganz krass ausdrücke, ist die langweilig und öde? Langweilig und öde, nicht direkt, es macht Spaß. Mhm. Nur teilweise ist es mehr oder weniger immer das Gleiche. Es ist zu eingefahren. Genau. Das heißt, wenn da vielleicht irgendwie neue Impulse kämen, könntest du dir vorstellen, dass du auch mit deiner Frau in Sachen Sexualität wieder so auf die Touren kämst? Genau, weil irgendwie ist sie so ein bisschen arg altmodisch, sage ich mal. Ja. Also immer die 0815-Nummer. Genau. Mhm. Hast du ihr das denn schon mal gesagt? Du hast mal Vorschläge gemacht, komm, mach doch mal irgendwas, zieh dich mal an oder... Ja gut, das mit dem Anziehen, das klappt ja. Nur, wie gesagt, also ich möchte mal erleben, dass ich irgendwie eine Frau oder einen Partner verwöhnen kann, ohne dass ich jetzt überhaupt zum Zuge komme. Also ich meine jetzt, mein reines männliches Geschlechtsteil. Ach so, das heißt, komplett außen vor bleiben. Dein Traum wäre es, wenn du als angezogen und hergemacht als Frau mit deiner Frau Sex haben könntest. Genau. Und du sie nur verwöhnen würdest, ohne dass du den klassischen Geschlechtsakt mit ihr ausführen würdest. Ganz genau. Ah, verstehe. Oder das war eben mal die Rollen tauschen, dass meine Frau jetzt den Mann spielt, mhm, mit diesem klassischen Trap-on oder Umschnalltennis. Ja. Und ich spiele eben die Frau und... Wie weit würdest du da gehen? Würdest du dich penetrieren lassen von ihr mit dem Umschnallpenis? Ja. Das ja, also würdest du weit gehen? Da träume ich definitiv von. Da träumst du von. Also da sind schon so Analfantasien sind da. Genau. Also das sind doch alles ganz konkrete Sachen. Hast du denn mal so ein bisschen versucht, deiner Frau mal so einen Vorschlag in der Richtung zu machen? Ich habe mal im Internet geguckt nach Kleidung. Mhm. Weil, wie gesagt, Kleidung, also die macht sich schon nett fertig. Also britzelt sich schon schön auf dafür. Genau. Das heißt, sie hat schon auch ein bisschen Spaß daran an solchen Sachen. Ja, ja Mensch, dann musst du doch... An den Sachen an sich, wie ich sie mir jetzt wünsche, nicht. Ja, hast du sie gefragt danach konkret? Konkret gefragt nicht. Ich habe dann halt in diesem Internetshop, altbewährte Seite, einfach so durchgeblättert, zuerst hier normal Kleidung und dann mal hin und dann hier diese extrem ist ja nicht. Ja. Nur eben diese Spielzeuge. Okay. Und? Da sagte sie, was hast du denn da vor? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also so ganz begeistert davon war sie nicht. Ach so. Ja, vielleicht hat sie auch die vielen Spielzeuge und all die Dinge, die da präsentiert werden, ein bisschen verschreckt. Mensch, also Daniel, ich würde da mal auf Risiko gehen und in einer gewissen Weise ist deine Frau ja ansprechbar für solche Sachen. Ja. Ne, so hast du es mir gerade schon beschrieben. Sie macht sich schon zurecht und sie geht da schon in gewisser Weise auf so Sachen ein. Geh doch mal einen Schritt weiter und schlag ihr das doch mal vor, dass ihr, du kannst es ja verkleiden als Rollenspiel, dass du mal Spaß hättest an einem Rollenspiel, dass einfach sie du ist und du sie bist. Das ist eine Idee. So, und dann kannst könnt ihr euch ja vorsichtig aneinander ranwagen. Und auch du musst sie ja nicht gleich mit der ganzen Wahrheit konfrontieren, was du da alles für schweinische Wünsche hast. Aber so peu à peu, vielleicht kommt da ja sogar was in die Gänge. Vielleicht ist das eine Chance, dass du das mit in deiner Ehe leben kannst, ohne dass du irgendwann ein geheimes Doppelleben führst. Gut. Denn die Gefahr besteht ja, könnte ich mir vorstellen, wenn du das nicht befriedigt bekommst in deiner Ehe, dass es dir irgendwo mal woanders suchst. Das ist nämlich auch so meine Sorge mit. Ist denn die Ehe an sich so in Ordnung und gut? Das ist wunderbar in Ordnung alles. Also eine tolle Beziehung, kleine Familie, du liebst deine Frau. Genau. Ihr könnt gut im Alltag miteinander umgehen. Ja. Mach es, versuch es. Also ich finde, man sollte da auch dann mal über die Tabugrenze springen und es einfach wagen, so einen Wunsch mal zu äußern. Wunderbar. Also ich wünsche viel Erfolg vor allen Dingen und viel Vergnügen dabei. Okay, ich danke dir. Lieber Daniel, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Lieselotte. Ja. Und Lieselotte ist 73. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lieselotte. Ja, ich freue mich, dass du auch angerufen hast zu dem Thema. Ja, ich wollte eigentlich kundtun, dass wir Frauen mit 73, wenn wir verwitwet sind und eine Familie hatten und alles, nicht auf Sex verzichten möchten. Und deswegen habe ich mich nach dem Tod meines Mannes bei Beate Use mal umgeschaut. ich wollte auch unabhängig sein. Ja, verstehe. Habe mir da so ein paar Sachen besorgt und hatte zwischendurch natürlich auch Bekanntschaften. Und was hast du dir da für Sachen besorgt? Ja, Penisse. Ach so, Penisse, also Dildos. Ja, ja. Um damit dich selbst zu befriedigen. Ja, ja. Ja. Und ich hatte zwischendurch auch jemand kennengelernt, meistens die Männer um die 50, die sind also in der Beziehung sehr, sehr geschickt. Da hatte ich mal einen, der hat mir so verschiedene Tricks beigebracht, was man so in der Ehe nicht so erlebt, da geht es ja meistens ziemlich brav zu. Ja. In der Regel. Verrätst du uns einen von diesen Tricks? Was ich in der Ehe nicht erfahren habe, also von hinten und von der Seite und die Stellung 66 alles Mögliche. Hast du denn im Moment auch einen Partner? Nein. Also einen Sexualpartner? Ich habe mich zwar vor 3-4 Jahren verliebt, sehr verliebt, aber das ist, ich verliebe mich nicht mehr gerne in 80-Jährige und der ist auch 50 natürlich, aber er hat Familie und ich habe ein schönes Foto von ihm, wo er so strahlend lächelt und da hole ich mir dann ab und zu Appetit und Ist das dann so, dass du auf dieses Foto onanierst, masturbierst? Nicht unbedingt, also wenn ich mir das Gesicht anschaue, ich brauche das, ich habe das Gesicht schon im Kopf. Ach so. Meistens morgens nach dem Aufwachen ist meistens der Appetit immer am größten. Guck mal. Da ist man ja in der Regel müde. Ja, da ist es, da macht Spaß. Da merkst du, wenn du so die letzten, sagen wir mal, die letzten Jahrzehnte vergleichst, als du 40 warst, 50 warst, 60 und jetzt bist du 73. Ja. Ist es jetzt doch schon ein bisschen weniger geworden, die Lust nach Sexualität, die Sehnsucht? Nicht. Ich hatte zwischendurch eine stille Phase. Und seitdem ich mich in diesen Mann verliebt habe, da ist es wieder richtig aufgeblüht. Interessant. Wann war denn, in welchem Alter war die stille Phase? Nach der Pensionierung, das heißt, als ich in Rente ging, ich war 15 Jahre berufstätig, unter anderem, ich will nicht sagen, wo denn, kommt das vielleicht doch raus. Dann ist man im Stress und dann hat man nicht so, steht einem nicht so der Kopf nach. Wie oft masturbierst du in der Woche? Ach, manchmal dreimal. Dreimal? Ja, jetzt in letzter Zeit besonders, wenn ich ihn mir so anschaue, ich habe ihn jetzt hier gerade vor mir stehen. Dann könnte ja vielleicht heute Abend, bevor du schlafen gehst, doch noch was passieren. Unter Umständen. Unter Umständen. Ja, ich wollte den Frauen nur Mut machen, die also auch alleine sind und meinen, sie müssten sich da kasteien oder gar nicht machen. Absolut. Vor allen Dingen glaube ich nach wie vor, obwohl mittlerweile schon oft darüber gesprochen wird, dass das nach wie vor ein Tabu ist, ältere Leute und Sex. Genau. Und das darf kein Tabu mehr bleiben und sein. Und deswegen finde ich es toll, wenn du da so offen drüber sprichst, als wäre es das Normalste von der Welt. Ist es ja auch. Ist es auch. Und wenn einige Frauen nicht wissen, wo der geht, G-Punkt ist und all diese ganzen Scherze. Ich finde, die Menschen sollen sich viel mehr mit dem eigenen Körper beschäftigen, bevor sie anfangen, sich mit anderen zu beschäftigen. Wie viel, Schlussfrage noch, wie viele Dildos hast du im Sortiment? Inzwischen 3. 3. Ich muss aber mal wieder hin, das ist schon längere Zeit her. Das ich habe mir noch eine Liebeserklärung in das Sexbuch gekauft. Die Sendung ist leider um. Es tut mir sehr leid. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke. Ja, auch Domian. Dankeschön. In der Technik. Tobias Fritz, morgen 1 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin, ciao.